Sie hören, ich habe von einem Vater gelesen, von Wilhelm Busch, aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Ich habe von einem Vater gelesen, die Tochter ist beim Theater gewesen, ein Schurke hat ihm das Mädchen verdorben, so dass es im Wochenbette gestorben. Das nahm der Vater sich tief zu Gemüte, und als er den Schurken zu fassen kriegte, verzieh er ihm nobel die ganze Geschichte. Ich weine ob solcher Güte.